Erster, du sollst keine falschen Gerüchte verbreiten. Hilf keinem ungerechten Menschen, indem du als Zeuge lügst und so das Recht verdrehst. Zweiter, du sollst nicht der Mehrheit folgen, wenn sie Böses tut. Bei einem Gerichtsfall sollst du nicht der Meinung der Mehrheit zustimmen, wenn diese das Recht beugt. Dritter, du sollst auch einem angesehenen Menschen nicht bevorzugen, wenn er vor Gericht steht. Vierter, wenn du einen Ochsen oder Esel deines Feindes findest, der sich verlaufen hat, dann sollst du ihn zu seinem Besitzer zurückbringen. Fünfter, wenn du siehst, dass der Esel deines Feindes unter seiner Last zusammengebrochen ist, sollst du nicht einfach weitergehen, sondern ihm helfen, den Esel zu befreien. Sechster, du sollst das Recht eines armen Menschen in eurer Mitte nicht beugen, wenn er einen Streit hat. Siebten, halte dich von Lügen fern und hilf nicht dabei, einen unschuldigen oder gerechten Menschen zu verurteilen, denn ich spreche keinen Schuldigen frei. Achter, nimm keine Geschenke an, denn Geschenke machen selbst sehende Menschen blind und verdrehen das Recht. Neunter, du sollst einen Fremden nicht schlecht behandeln, denn ihr wisst, wie sich ein Fremder fühlt, weil ihr selbst Fremde in Ägypten wart. Zehnter, 6 Jahre lang sollst du dein Land bebauen und die Ernte einbringen. Elfter, im 7. Jahr aber sollst du es brach liegen lassen und nicht bebauen, damit die Armen deines Volkes davon essen können. Was sie übrig lassen, dürfen die wilden Tiere fressen. Genauso sollst du es mit deinem Weinberg und deinem Ölgarten machen. Zwölfter, 6 Tage lang darfst du arbeiten, aber am 7. Tag sollst du ruhen, damit dein Rind und dein Esel sich erholen können und auch der Sohn deiner Sklavin sowie der Fremde eine Pause haben. 13. Achtet genau auf alles, was ich euch befohlen habe. Erwähnt die Namen anderer Götter nicht, sie sollen nicht über eure Lippen kommen. 14. Dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern. 15. Du sollst das Fest der ungesäuerten Brote halten, 7 Tage lang sollst du ungesäuerte Brote essen, wie ich es dir befohlen habe, zur Zeit des Monats Abib, denn in diesem Monat seid ihr aus Ägypten ausgezogen. Niemand soll mit leeren Händen vor mir erscheinen. 16. Feiere auch das Fest der Kornernte, wenn du die ersten Früchte deiner Feldarbeit erntest, und das Fest der Weinlese am Ende des Jahres, wenn du alle Erzeugnisse des Bodens einbringst. 17. Dreimal im Jahr sollen alle männlichen Personen vor dem Herrn, Jahwe, erscheinen. 18. Du sollst das Blut meines Opfers nicht zusammen mit gesäuertem Brot darbringen, und das Fett meines Festopfers soll nicht bis zum nächsten Tag aufbewahrt werden. 19. Das Beste, die Erstlinge deines Ackerbodens, sollst du zum Haus Jahwes, deines Gottes, bringen. Du sollst ein Zicklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. 20. Ich werde einen Engel vor dir hersenden, um dich auf dem Weg zu beschützen und dich an den Ort zu bringen, den ich bestimmt habe. 21. Achte auf ihn und gehorche ihm, sei nicht ungehorsam ihm gegenüber, denn er wird eure Übertretungen nicht verzeihen, weil er meine Autorität besitzt. 22. Wenn du aber seinen Worten gehorchst und alles tust, was ich befehle, dann werde ich deine Feinde bekämpfen und diejenigen bedrängen, die dich bedrängen. 23. Mein Engel wird vor dir herziehen und dich zu den Amoritern, Hethitern, Pheresitern, Kanaanitern, Hivitern und Jebusitern führen, damit ich sie vernichte. 24. Bete ihre Götter nicht an, diene ihnen nicht und ahme ihr Tun nicht nach, sondern zerstöre ihre Götterbilder vollständig und zerschmettere ihre heiligen Steine. 25. Verehrt Jahwe, euren Gott, dann wird er euch reichlich Speise und Trank geben, und ich werde Krankheiten von euch fernhalten. 26. Es wird in eurem Land keine Frau geben, die keine Kinder bekommt, oder Tiere, die unfruchtbar sind, und ich werde euch ein langes Leben schenken. 27. Ich werde Furcht vor dir Hersenden und alle Völker, zu denen du kommst, in Verwirrung bringen, so dass alle deine Feinde vor dir fliehen werden. 28. Ich werde Hornissen vor dir Hersenden, damit sie die Heviter, Kanaaniter und Hethiter vor dir vertreiben. 29. Ich werde sie aber nicht innerhalb eines Jahres vor dir vertreiben, damit das Land nicht zur Wüste wird und die wilden Tiere nicht zu zahlreich werden und euch schaden. 30. Ganz allmählich werde ich sie vor dir vertreiben, bis ihr zahlreich genug seid, um das Land in Besitz zu nehmen. 31. Ich werde euer Gebiet vom Schilfmeer bis zum Meer der Philister und von der Wüste bis zum Euphratstrom ausdehnen. Ich werde die Bewohner des Landes in eure Gewalt geben, und ihr sollt sie vor euch vertreiben. 32. Du darfst weder mit ihnen noch mit ihren Göttern ein Abkommen schließen. 33. Sie sollen nicht in deinem Land bleiben, damit sie dich nicht dazu verführen, gegen mich zu sündigen, denn wenn du ihre Götter verehrst, wird dir das zum Verhängnis werden.